Deutschlandfunk. Hintergrundpolitik. Heute einig in den Grundsätzen, Probleme in den Details. Schwarz-gelbe Perspektiven für eine mögliche Regierungskoalition. Eine Sendung von Matthias Thiel. Sollte Bundespräsident Horst Köhler der Begründung des Kanzlers für seine Vertrauensfrage vom 1. Juli folgen, wonach er, also Schröder, nicht mehr auf das stetige Vertrauen im Sinne des Artikels 68 Grundgesetz rechnen könne, wird das Staatsoberhaupt voraussichtlich Ende nächster Woche das Parlament auflösen. Die Parteien haben schon lange vor der entscheidenden Abstimmung über die Vertrauensfrage im Bundestag mit ihren Vorbereitungen für eine mögliche Wahl am 18. September begonnen. Die Kandidaten- und Listenaufstellungen sind im vollen Gang, die Wahlprogramme der Parteien geschrieben. Mit diesem Regierungsprogramm wenden wir uns und wende auch ich mich ganz persönlich an die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, denn wir bitten um einen Regierungsauftrag, und zwar einen Regierungsauftrag für das Ziel unserer Politik. Wir wollen die Chancen unseres Landes nutzen und wir wollen damit das Enttäuschende Weiter-so von Rot-Grün endlich beenden. Angela Merkel, die Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU. Für die Union tritt sie als Kanzlerkandidatin an. Das Ziel ist klar definiert. Wenn am 18. September ein neuer Bundestag gewählt werden sollte, wollen Schwarz-Gelb in Berlin Rot-Grün ablösen. Vorrangiges Ziel einer neuen Koalition ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dazu sollen das Steuersystem, das Arbeitsrecht und die Sozialversicherung tiefgreifend umgebaut werden. CDU-Generalsekretär Volker Kauder. Das ist ein Programm, ein sehr ambitioniertes Programm, Vorfahrt für Arbeit. Damit wird das zentrale Problem unserer heutigen Zeit beschrieben und auch es werden Lösungen dafür vorgesehen. Selbstbewusst und offensiv kündigt dann auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber an. Unser Gesamtplan für Deutschland ist ein Programm ganz neuen Stils mit einem fundamentalen politischen Richtungswechsel. Ähnlich Angela Merkel. Sie betont, dass die jetzt vorgelegten Programmpunkte sich von früheren Entwürfen unterscheiden. Ihr Credo: Klarheit und Ehrlichkeit. Es hat lange Zeit kein so ehrliches Wahlprogramm gegeben und Regierungsprogramm wie das, was wir Ihnen heute hier vorstellen. Und wir haben uns dazu entschlossen, weil wir der Überzeugung sind, dass es Deutschland noch nie so schlecht ging, wie es Deutschland heute geht. Doch schon bricht heftiger Streit im bürgerlichen Lager aus. Die Probleme liegen im Detail. Der mögliche Koalitionspartner will sich profilieren und kritisiert das CDU-CSU-Wahlprogramm in einem zentralen Punkt. FDP-Fraktionschef Wolfgang Gerhardt. Es könnte mutiger und couragierter sein, denn es setzt ja mit dem bekanntesten Punkt Mehrwertsteuererhöhung auf eine Absenkung der Lohnnebenkosten, ohne durchdringend die sozialen Sicherungssysteme wirklich zu reformieren. Und da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Das Wort von den Traumtänzern machte zwar schon die Runde bei der Union. Die Proteste der FDP gegen eine Steueranhebung werden jedoch nicht ernsthaft als Problem angesehen. CSU-Chef Edmund Stoiber jedenfalls ist optimistisch. Ich glaube, dass wir die FDP dann bei den Koalitionsverhandlungen mit Sicherheit überzeugen können, dass unsere Berechnungen solider sind als deren eigene, die sagen, wir sparen alleine 16, 17 Milliarden Euro. Das geht einfach nicht. Und zum anderen, glaube ich, muss man auch ein bisschen zur Kenntnis nehmen, dass die CDU-CSU natürlich wesentlich mehr Menschen dann nach den Wahlen vertreten wird als die FDP. Und ein bisschen spielt die Größenordnung von CDU-CSU im Verhältnis zur FDP bei der Durchsetzung von richtigen Entscheidungen sicherlich auch eine Rolle. Aber FDP-Generalsekretär Dirk Niebel, bemüht Eigenständigkeit zu demonstrieren, legt nach. Die Union plane eine Steuerpolitik nach dem Prinzip der rot-grünen Ökosteuer. Die Liberalen lassen also die Muskeln spielen. Unser Steuerkonzept ist solide durchgerechnet. Alle Grundrechenarten sind berücksichtigt. Im Gegensatz zu dem Konzept, das die Union zum Beispiel bei der Gesundheitsprämie vorlegt oder bei den Steuerkonzepten, wo auch Herr Stoiber sagte, es ist gerechnet worden, aber ihm sei im Moment nicht gegenwärtig, wie sehr. Das heißt, dass jetzt nicht die Zeit für Koalitionsverhandlungen und Kompromisslinien-Suche ist, sondern jetzt ist die Zeit, mit einem klaren liberalen Wahlprogramm, mit einem klaren Angebot an die Bürgerinnen und Bürger vor den Wähler zu treten. Und jeder soll wissen, mehr FDP bedeutet weniger Steuern. Angela Merkel ist noch am Tage der Verkündung des Wahlprogrammes überzeugt. Eine Mehrwertsteuererhöhung zur Schuldentilgung wirkt die Binnenkonjunktur ab und wäre damit ein, Zitat, Riesenfehler. In einer CDU-CSU-Spitzenrunde ließ sie sich jedoch darauf ein, dass die Länder ihren Anteil an den 2-Prozentpunkten Mehrwertsteuer bekommen. Damit will der bayerische Ministerpräsident zur Konsolidierung seines Haushalts beitragen. Details über die Höhe der zu erwartenden Mehreinnahmen für die Länder sind aber noch nicht verhandelt. Der andere Teil soll jedenfalls in die Entlastung der Lohnnebenkosten fließen. Der Plan der Union sieht vor, die Arbeitslosenversicherung um 2 Prozentpunkte zu senken. Edmund Stoiber nennt das Umschichtung zugunsten des Faktors Arbeit. Zum 1.1. des nächsten Jahres senken wir die Lohnzusatzkosten, die Arbeitslosenversicherungskosten, um 2%. Damit bleibt dem Arbeitnehmer 1% mehr in der Tasche und der Arbeitgeber ebenso. Damit wird alles preiswerter und gleichzeitig wird die Mehrwertsteuer erhöht. Aber das ist im Grunde genommen mehr oder weniger ein Austausch. Denn statt Abgaben machen wir jetzt Senkung der Abgaben und Steigerung der Steuern. Die Länder verantworten das selbst, dass auch unter anderem in einem Umfang, den ich jetzt nicht beziffern kann, einzelne Länder das und wir das auch zur Reduzierung der Schulden benutzen, ist ja nun klar. Denn die meisten Länder haben in Deutschland verfassungswidrige Haushalte und wir dürfen der nachwachsenden Generation ja nicht überbordende Schuldenhaushalte überlassen. Arbeitnehmer können nach ersten Berechnungen mit Entlastungen zwischen 8 und 20 Euro pro Monat rechnen. Zahlen müssen allerdings alle, die keine Sozialversicherungskosten haben. Selbstständige zum Beispiel, vor allem aber auch die Rentner, die nicht in den Genuss der teilweisen Kompensation kommen. Angela Merkel. Die Rentner werden durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer in einem gewissen Umfang belastet. Dennoch ist in der Gesamtfrage, wie kriege ich das Land wieder flott, aus unserer Sicht dieser Schritt notwendig. Während die FDP ein dreistufiges Steuersystem mit Sätzen von 15, 25 und 35% sowie einen Grundfreibetrag für alle von 7.700 Euro anstrebt, setzen CDU/CSU auf Sätze von 12-39%. Ihr Freibetrag 8.000 Euro, auch für Kinder. Alles ist solide finanziert, nichts wird auf Pump gemacht. Zur Gegenfinanzierung wird eine Kürzung der Pendlerpauschale vorgeschlagen. Und streichen will die Union Vergünstigungen wie Steuersparmodelle, die Eigenheimzulage sowie die Steuerfreiheit von Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen. Wir werden ein einfaches und gerechteres Steuersystem einführen. Wir werden in dem, was wir an Steuerreform vorschlagen, was auch in verschiedenen Schritten stattfindet, nicht eine Entlastung versprechen können. Aber wir kommen jetzt zu einem Punkt, dass in Deutschland die, die viel verdienen, auch wirklich die Spitzensteuersätze zahlen. Die Gewerbesteuer, die auf der liberalen Streichliste steht, soll bei der Union erhalten bleiben, die gleichzeitig die Körperschaftssteuer auf 22% senken möchte. Die FDP will dagegen Unternehmen höchstens mit 25% besteuern. Es gibt die Prognose, dass eine Vereinfachung des Kündigungsschutzes, das wissen wir aus den skandinavischen Ländern, das wissen wir aus Österreich, mehr Arbeitsplätze schaffen könnte. Eine zahlenmäßige Prognose kann ich nicht abgeben. Ich weiß nur, wenn ich nichts mache, ist die Barriere für die, die keine Arbeit haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen, einfach höher. Und deshalb glaube ich, sollten wir diesen Weg gehen. Flexibilisierung am Arbeitsmarkt, das andere große Thema. Hier sind sich Union und FDP im Ziel und bei den meisten Maßnahmen einig. Die IchAGen haben sich in vielen Bereichen im Nachhinein betrachtet als wirtschaftlich nicht tragfähig herausgestellt. Insgesamt muss man diese gesamten arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien auf den Prüfstand stellen. Betriebliche Bündnisse sollen eine rechtliche Grundlage bekommen und der Kündigungsschutz bei mittelständischen Betrieben weiter gelockert werden. Rainer Brüderle, der liberale Partei- und Fraktionsvize. Bei kleinen Betrieben, wir sagen bis 50 Mitarbeiter, haben diese verschärften Kündigungsschutzregelungen keinen Platz. Daneben steht der Vorschlag, die Arbeitsvermittlung neu zu organisieren. Darüber hinaus beabsichtigen CDU und CSU, Kombilöhne einzuführen. Das heißt, einfache und schlecht bezahlte Jobs werden vom Staat mit Zuschüssen gefördert. Langzeitarbeitslose können für 10% unter Tarif eingestellt werden. Über Einstimmungen auch bei der Rente. Vorerst soll es keine Verlängerung der Lebensarbeitszeit geben, sagt FDP-Rentenexperte Heinrich Kolb. Wir wollen eine bessere Ausnutzung der Lebensarbeitszeit. Das heißt für uns nicht, dass man das über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters macht, weil es ist auch nicht glaubwürdig in einer Situation, wo 50-jährige Arbeitnehmer, wenn sie ihren Job verlieren durch den Konkurs, die Insolvenz ihres Arbeitgebers, keine Chance mehr haben, in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren, ist eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nicht anders als eine verkappte Erhöhung von Rentenabschlägen, die sie den Menschen dann zumuten. Von der Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre hat sich unterdessen auch die Union verabschiedet. Erst wenn es der Arbeitsmarkt zulässt, könne daran schrittweise gedacht werden, heißt es jetzt. Die Förderung der privaten und betrieblichen Vorsorge sowie den Beitragssatz längerfristig an der derzeitigen Höhe von rund 19% festzuschreiben, das findet sich in beiden Programmen. Und CDU und CSU wollen zusätzlich bei der Rentenbeitragszahlung einen monatlichen Bonus von 50 Euro für jedes Kind bis zu 12 Jahren zahlen. Deutschland wieder in Ordnung zu bringen, das ist nicht nur eine ökonomische Aufgabe, das heißt natürlich auch den Familien ein klares Signal für mehr Gerechtigkeit zu geben. Wir werden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker fördern. Diese Absicht wird im Programm der Union angekündigt, ohne konkrete Schritte und Zeitpläne zu nennen. Ursula von der Leyen, niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit. Die eine Seite hat immer gesagt, nur die berufstätige Frau ist eine vollwertige Frau. Und die andere Seite hat gesagt, nur die Mutter zu Hause ist eine gute Mutter. Wir haben das schlechte Gewissen in die Familien hineingetragen und dann haben wir sie damit allein gelassen. Einzig die Erziehungsleistungen von Eltern will die Union in den Sozialversicherungen und im Steuerrecht höher bewerten. Zum Kinderbonus als Beitragsermäßigung bei der Rentenversicherung und der Kinderfreibetrag von 8.000 Euro bei der Steuerberechnung kommt noch die Beitragsfreiheit für alle Kinder bei der Krankenkasse. Ob Familien von diesem Vorhaben tatsächlich profitieren, ist noch unklar. Es könnte ein Nullsummenspiel werden, weil das Unionsprogramm eine Überprüfung der Auswirkungen auf das Kindergeld, also eine Verrechnung der zusätzlichen Leistungen, ankündigt. Beim Thema Gesundheit vermeidet die Union Festlegungen. Ihr mühsam ausgehandelter Kompromiss findet nur noch allgemein Eingang ins Wahlprogramm. CDU-Generalsekretär Volker Kauder. Wir wollen die gesetzliche Krankenkasse auf neue Grundlagen stellen. Wir wollen die Pflegeversicherung neu ordnen. Das sind alles große Projekte, die in die Zukunft hinein gerichtet sind. Offen bleibt, ob überhaupt, wenn ja, wann und in welcher Höhe die Kopfpauschale, die als kostendeckende Gesundheitsprämie von jedem erwachsenen Versicherten zu zahlen ist, eingeführt werden soll. In der kommenden Legislaturperiode beginnt nach den Vorschlägen von CDU und CSU auf alle Fälle die Umstellung der Pflegeversicherung auf Kapitaldeckung, wie sie auch die FDP fordert. Der liberale Parteichef Guido Westerwelle will aber die staatliche Krankenvorsorge ganz abschaffen und nur noch einen Mindestschutz vorschreiben. Sein Vorschlag? Ein Systemwechsel, nämlich die vollständige Entkopplung der Arbeits- und Gesundheitskosten. Es ist ein Fehler, wenn in Deutschland die Gesundheitspolitik nur diskutiert wird als Alternative zwischen einer Kopfpauschale und auf der anderen Seite einer Bürgerversicherung, was nichts anderes als eine Zwangskasse ist. Wir brauchen einen dritten Weg, einen Weg, der auf Eigenverantwortung setzt, auf Freiheit setzt, der dem Einzelnen die Möglichkeit gibt, sich in einer wirklich wettbewerblich aufgestellten Versicherungslandschaft nach eigenen Bedürfnissen auch zu versichern und der nicht länger gezwungen wird in irgendwelche Zwangssysteme, wo der Wettbewerb letzten Endes zulasten der Verbraucher, zulasten der Kranken ausgeschaltet wird. Bürokratieabbau und Freiheit für die Wirtschaft, Beschränkung der Macht von Gewerkschaften, weniger Mitbestimmung in den Betrieben. In diesen Punkten wird Schwarz-Gelb keine Probleme in möglichen Koalitionsverhandlungen haben. Kanzlerkandidatin Angela Merkel. Es kommt auf Wachstum an, auf Wachstum einmal im wirtschaftlichen Sinne, aber natürlich auch auf Wachstum im umfassenden Sinne. Das heißt Wachstum an Wissen, Wachstum an Teilhabe in unserer Gesellschaft, ein Wachstum an Wettbewerb, an Freiheit und vor allen Dingen auch ein Wachstum an Verlässlichkeit und Klarheit von Politik. Rainer Brüderle will mit dem unter Rot-Grün gescheiterten Planungsbeschleunigungsgesetz Vorschriften abbauen und das Betriebsverfassungsrecht mittelstandsfreundlich machen. Es ist ja zusätzlich verkompliziert worden, weitere Freistellung. Der deutsche Mittelstand darf noch mehr DGB-Funktionäre durchfüttern. Das muss wieder korrigiert werden. Freistellung erst ab 500 Beschäftigten eines Betriebs und Betriebsrat ab 20 Mitarbeiter. Darüber hinaus schlagen die Liberalen, auch unter dem Stichwort Bürokratieabbau, eine Zusammenfassung aller staatlichen Sozialleistungen vor. Es soll in Zukunft nur noch ein einheitliches Bürgergeld geben. Ein anderes Ziel definiert die Union eindeutig. Wir werden in der neuen Legislaturperiode einen Haushalt vorlegen, der die Maastricht-Kriterien erfüllt. Und zweitens auch ein ambitionöses Unterfangen. Wir werden bis 2013 einen Haushalt ohne Neuverschuldung aufstellen. Dazu ist ein föderaler Konsolidierungspakt vorgesehen. Subventionsabbau beim Steinkohlebergbau oder Sparen bei den Ministerpensionen sind allerdings die einzigen konkreten Vorschläge dazu. Die FDP betont die strikte Einhaltung der Maastricht-Kriterien, was sogar im Grundgesetz festgeschrieben werden soll. Generalsekretär Dirk Niebel will sparen ohne Steueranhebungen. Wir sagen klipp und klar, man kann Deutschland erneuern, indem man feststellt, dass wir kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem haben. Im letzten Jahr sind über alle öffentlichen Haushalte 930 Milliarden Euro in diese Haushalte geflossen. Das zeigt, dass wir kein Einnahmeproblem haben. Und in unserem Steuerkonzept, das wir vorgerechnet haben, kommen wir durch den Wegfall von Subventionen und Ausnahmetatbeständen, aber auch durch strukturelle Veränderungen bei Behörden und Bürokratieabbau zu einer Nettoentlastung von Personen, Privatpersonen und Betrieben in diesem Land. Die außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien weisen eher kleinere Differenzen aus. Nicht zur Disposition steht für die Union die Wehrpflicht, während sie für die FDP nicht mehr zu halten ist. Die Liberalen setzen auf ergebnisoffene Verhandlungen mit der Türkei über einen EU-Beitritt. CDU und CSU wollen höchstens eine privilegierte Partnerschaft zulassen. Die Türkei ist ein befreundetes Land, aber wir sind der festen Überzeugung, dass eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union, die Europäische Union, überdehnen würde. Wie immer man das ausdrückt, es wird zweifellos in den Verhandlungen mit der Türkei auch über Alternativen nachgedacht werden müssen. Hauptproblem einer möglichen schwarz-gelben Koalition ist allerdings die Innen- und Rechtspolitik. Auf der einen Seite die liberale Rechtsstaatspartei FDP, auf der anderen Seite wird die Sicherheit großgeschrieben. Beispiel Einsatz der Bundeswehr im Inneren. FDP-Fraktionschef Wolfgang Gerhard will in diesem Punkt hart bleiben. Es gibt keinen Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Es gibt immer in der letzten Möglichkeit natürlich auch eine Hilfestellung der Bundeswehr bei Katastrophen. Aber man sollte es nicht zur Regel werden lassen, dass die Bundeswehr praktisch polizeiliche Aufgaben wahrnimmt. Die Union will angesichts der jüngsten Terroranschläge die Sicherheitsgesetze verschärfen. Hauptproblem für den bayerischen Innenminister Günther Beckstein, CSU, sind einige Sicherheitslücken, die wir schleunigst schließen sollten. Das ist aus meiner Sicht vor allem die Antiterror-Datei. Alle Innenminister sind sich notwendig. Wir brauchen eine solche Antiterror-Datei, dass alle Informationen unterschiedlicher Behörden zusammengeführt werden und bewertet werden können. Auch die Forderung nach schärferen Sicherheitsmaßnahmen gegen terrorverdächtige Ausländer, effektive Kronzeugenregelungen oder die Ausweitung der Speicherung von Handy- und Telefongesprächsdaten stoßen bei den Liberalen auf schärfsten Protest. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir zentrale Grundsätze des Rechtsstaats jetzt nicht aus diesen aktuellen Ereignissen heraus über Bord werfen. Denn es ist eben ein zentraler Grundsatz, dass man jemanden inhaftieren kann, dem man eine Straftat nachweist. Dann wird er vor Gericht gestellt und dann wird er verurteilt und inhaftiert bei einer entsprechenden Straftat. Aber wenn man einen Beweis eben gerade nicht hat, auf Verdacht jemanden zu inhaftieren, das kann eben ein Rechtsstaat nicht. Der Innen- und Rechtsexperte Max Stadler will eher den großen Lauschangriff, die Kontenabfrage von Behörden bei Banken und die biometrischen Daten im Ausweis wieder streichen. Ich bin für den wehrhaften Rechtsstaat, aber ich bin auch dafür, dass die Grundrechte dabei eingehalten werden. Denn das kann nicht am Ende einer Debatte stehen, dass wir den Rechtsstaat den Terroristen sozusagen opfern. Im Umwelt-, aber auch im Bildungsbereich überwiegen die Übereinstimmungen der Programme. Energiepolitik natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Die Energiekosten sind ein Riesenstandortnachteil. Und wir machen mit unseren Vorschlägen einerseits deutlich, wir wollen die regenerativen Energien erhalten und ausbauen. Wir wollen 12,5%. Wir wollen aber Überförderung, da wo sie heute stattfinden, zurücknehmen. Und wir wollen das, was volkswirtschaftlich sicher ist und vernünftig ist, nämlich die Betriebsdauer von Kernkraftwerken nicht an die ideologische Grenzsetzung koppeln, sondern wir wollen sagen, solange die Normen von Wissenschaft und Technik, also die Sicherheitsstandards, eingehalten sind, ist das Betreiben von Kernkraftwerken vernünftig. So deuten sich insgesamt keine unüberbrückbaren Gegensätze an, auch wenn im Wahlkampf die Töne noch laut und rau klingen. Es ist strategisch falsch, eine Mehrwertsteuererhöhung und gerade noch am Beginn der Diskussion in die Diskussion zu bringen, sondern es geht darum, nun die notwendigen Reformen konsequent und zwar jede in sich durchzuführen. Irgendwann werden wir dann einfach auch mal addieren und subtrahieren müssen. Ich habe noch nirgends einen Platz gefunden, wo man die Grundrechenarten einfach außer Kraft setzen kann. Ich schwöre keinen heiligen Eid für jeden Prozentsatz, aber ich sage Ihnen, unter einer Vereinbarung niedriger, einfacher und gerechter werden wir Liberale nicht abschließen. Wir haben jetzt uns mit der Realität auseinandersetzen. Politik beginnt bei der Realität, bei der Wirklichkeit. Dies wird auch die FDP noch erkennen. Das war Hintergrundpolitik. Heute einig in den Grundsätzen, Probleme in den Details. Schwarz-gelbe Perspektiven für eine mögliche Regierungskoalition. Eine Sendung von Matthias Thiel, Redaktion Bernd Kalliner. Morgen im Hintergrundpolitik 5 Jahre Assad Junior. Wohin steuert Syrien? Es folgen nun die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur Diskussion über die innere Sicherheit in Deutschland.